WDR 5. Neugier genügt. Auf einer Sandpiste geht es von Tabriz aus Richtung Kandovan. Das Dorf liegt etwa 50 Kilometer südlich der Hauptstadt von Ost-Aserbaidschan, am Ausläufer des nordwestlichen Sahandgebirges. Der Ort liegt ca. 2200 Meter hoch. Der Weg führt durch ein grünes Tal mit Mandelbäumen, Wacholdersträuchern und wilden, knorrigen Olivenbäumen, vorbei an einem wasserreichen Fluss. Ich bin mit Reza unterwegs, ein charmanter Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem verschmitzten Lächeln. Ich habe ihn in einem Café kennengelernt. Reza züchtet Pferde, nicht weit von Kandovan entfernt. Heute will er mir das idyllische Dorf zeigen. Es ist Freitag, der iranische Sonntag. Für viele Iraner ist der Ort ein beliebtes Ausflugsziel, deshalb stehen wir erstmal im Stau. Endlich angekommen, ergattern wir mit viel Glück einen Parkplatz. Vor uns liegt das einzigartige Dorf, in Felsen gebaut. Die Felskegel sehen aus wie Zuckerhüte, ähnlich wie im türkischen Kappadokien. Nur, dass Kandovan tatsächlich von Menschen bewohnt wird. Wir steigen aus und laufen eine schmale Straße hinauf, vorbei an kegelförmigen Häusern ins Dorf hinein. Vor vielen Jahren ist der Vulkan Sahand ausgebrochen. Wann es genau die letzte Eruption gab, ist nicht bekannt. Nachdem die Lava abgekühlt war, hat sie sich auf dem Gestein zu einer Schicht gebildet. Im Laufe der Zeit wurden die schwächeren Stellen durch Regen und Wind ausgewaschen und es blieben die festeren und härteren Teile übrig. Durch dieses Phänomen bildeten sich im Berggestein Höhlen und Nischen. Hier ließen sich dann die Leute nieder, erzählt Hamid, ein alter Mann mit weißen Haaren. Sein Gesicht ist von Falten gezeichnet. Er sitzt auf einer kleinen Steinmauer. Und dann gibt es ja keine Steine, kein Eisen, um Häuser zu bauen. Deshalb haben wir einfach die Berge ausgehöhlt und wohnen da drin. Und es war auch sicher gegen die Feinde. Es gab viele Überfälle hier. Kandovan wurde zur Zeit des Mongolensturms vor 800 Jahren gegründet. Die Siedler fanden damals auf der Flucht vor den grausamen Eroberern in dem entlegenen Dorf eine neue Heimat. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass auch schon in früheren Zeiten Menschen hier lebten. Die Höhlenwohnungen befinden sich in den grauen Tuffsteinkegeln. Nur Fenster und Türen verraten, dass hier Menschen wohnen. Ein außergewöhnlicher Anblick. Kandovan ist derart außergewöhnlich, dass die internationale Tourismusorganisation den Ort für wert hält, ins Weltkulturerbe aufgenommen zu werden. In das Dorf kommen regelmäßig Touristen aus dem Ausland und auch viele Iraner, erzählt Hamid stolz. Und sie sind willkommen. Die Leute freuen sich, wenn hierher Besuch kommt, weil sie gastfreundlich sind und sie lieben es, wenn Leute zu Besuch kommen. Sie kommen aus Tabriz, Mashhad, Isfahan, Shiraz, also von überall her. Von ferne sehen die Felsen aus wie der Wabenstock eines Bienenvolkes. Daher stammt auch der Name des Tuffsteindorfes, denn Kando bedeutet Honigwabe. Für die Touristen wurde am Ortseingang ein Hotel errichtet. Die 10 Zimmer sind ganz im lokalen Stil in die Felswände hineingebaut. Es ist die erste Luxusherberge ihrer Art im Iran und die zweite in der Welt, neben dem ganz ähnlichen Höhlenhotel in Kappadokien. Are. Die Ja, dadurch, dass jetzt die Touristen kommen, ist es auch eine Geldeinnahmequelle. Die handeln und verkaufen ihre Produkte und freuen sich darüber. Und die Gärten, sie haben ja viele Gärten hier, werden jetzt anders genutzt. Dort kann man sitzen und es wird Tee serviert und man hat somit auch eine Einnahmequelle. Hamid lädt uns zum Tee ein. Reza und ich begeben uns auf ein erhöhtes, mit Teppich ausgelegtes Holzpodest. Eine Gruppe von Frauen schlendert vorbei. Statt des üblichen schwarzen Chadors und unauffälliger Kleidung tragen sie Kleider mit bunten Blumen und geometrischen Mustern. Hier im Dorf wird von den Behörden so gut wie gar nicht kontrolliert, erzählt mir Reza. In der Großstadt Tabriz sehe das schon anders aus. Dort sei die Sittenpolizei präsenter. Im Iran müssen Frauen ein Kopftuch und einen langen Mantel in gedeckten Farben tragen, um ihre Körperkonturen zu verdecken. Auf keinen Fall darf die Kleidung nach Angaben der Behörden aufreizend sein. Wenn Frauen die Kleiderordnung missachten, müssen sie mit auf die Wache. Meist kommen sie mit einer Geldstrafe davon und dürfen wieder nach Hause. Im schlimmsten Fall landen sie im Gefängnis. Auch Reza hat einige Monate hinter Gittern verbracht. Angeblich soll er Drogen besessen haben. Irgendjemand hätte ihn denunziert, erzählt er bitter. Das Gefängnis war keine gute Erfahrung und es war überfüllt. In einem Schlafraum waren 200 Leute. 90 Leute haben auf dreistöckigen Betten geschlafen. Und da auf den Boden die anderen 110 Leute nicht passten, haben sie uns so wie ein Puzzle auf dem Boden zurechtgerückt, damit wir alle dahin passten. Reza ist ein sportlicher Typ, groß und kräftig. Der 48-Jährige stammt aus einer reichen Familie. Um Geld muss er sich keine Sorgen machen. Tagsüber arbeitet er in der Firma seines Vaters. Sie produzieren Marmorfliesen und exportieren sie ins Ausland. Abends kümmert er sich um seine Pferde. Das ist ein Hobby. Es ist wie eine lebende Kunst und wie ein Glücksspiel, wenn die trächtig sind und wenn die dann das Fohlen zur Welt bringen. 11 Monate warte ich darauf und überlege mir, wie das Tier wohl aussehen wird. Und dann kommt es zur Welt und dann sehe ich, oh, es sieht hübsch aus. Und dann schaue ich, wie es sich entwickelt. Das ist wie ein Glücksspiel. Es ist wie ein Kribbeln und eine Freude darauf, wie sich so ein Fohlen entwickelt. Seine Pferde lassen ihn die Zeit im Gefängnis vergessen, sagt Reza. Oft sitzt er auch am Computer und kommuniziert mit seinen Freunden über Facebook. Die sozialen Netzwerke sind im Iran äußerst beliebt. Besonders bei den Jugendlichen, die darüber ihren Frust ablassen. Der iranischen Führung ist dies ein Dorn im Auge. Deshalb wird das Internet immer wieder mal für ein paar Tage gesperrt. Die staatlichen Aufpasser versuchen so irgendwie die Kontrolle zu behalten. Kürzlich sind bei Facebook Fotos einer illegalen Poolparty aufgetaucht. Daraufhin wurden 3 Jugendliche festgenommen. Gerade die Teenager haben es schwer im Iran. Etwa 70% der Bevölkerung sind jünger als 30 Jahre, etliche von ihnen arbeitslos. Laut öffentlicher Statistik liegt die Arbeitslosigkeit bei mehr als 15%. Doch nach Meinung von Experten dürfte die wirkliche Zahl weitaus höher sein. Die meisten Jugendlichen hängen herum, ohne etwas Nützliches zu tun. Viele verfallen dem Drogenkonsum. Wer mit Drogen erwischt wird, dem droht die Todesstrafe. Das Regime versucht mit solch drakonischen Strafen des Problems im Land Herr zu werden. Mit wenig Erfolg. Iran ist durch seine Nachbarschaft zum größten Drogenproduzenten der Welt, Afghanistan, Drogentransitland. Die Bedingungen im Gefängnis sind teilweise katastrophal. Manche Häftlinge werden stundenlang verhört und müssen bei greller Beleuchtung schlafen. Auch die Ernährung ist einseitig, erinnert sich Reza. Das Essen war Reis mit Soja gemischt oder gekochte Bohnen oder gekochte Linsen. Zum Frühstück geben sie ein bisschen Brot und Käse. Aber es gibt ein Gefängnisgeschäft, wo man sich Sachen kaufen kann, wenn man Geld hat. Ich habe da immer Milch und Joghurt gekauft, damit ich keine Mangelerscheinungen bekomme. من از اون فروشگاه شیر می خریدم، ماست می خریدم که کم بود نگیرم. Nachdem Reza in unserer Teepause ein wenig aus seinem bewegten Leben erzählt hat, gehen wir einen steilen Hügel hinauf. Oben hat man einen fantastischen Blick über das von Pappeln gesäumte langgestreckte Dorf mit seinen charakteristischen Tuffkegeln. Zwischen den Felsen schlängeln sich kleine Gassen hindurch. Die einzelnen Stockwerke sehen aus wie Theaterlogen. Sie sind durch ockerfarbene steile Treppen und Holzbrücken miteinander verbunden. Die meisten Wohnungen sind in Richtung Süden ausgerichtet. So können die Sonnenstrahlen die Zimmer an kalten Tagen wärmen. Die Türen sind niedrig, etwa 1,60 Meter hoch und 1,20 Meter breit. Bei manchen Wohnungen besteht die Tür nur aus einem Stück Maschendrahtzaun. Nach einem Rundgang über steile Stufen und abenteuerliche Brücken bleiben wir vor einer Höhlenwohnung stehen. Die meisten Menschen in Kandovan sind sehr scheu. Deshalb können wir nur einen kurzen Blick in die Wohnung werfen. Die meisten Felsenbehausungen betritt man durch eine Art Innenhof. Drinnen gibt es oft nur einen großen Raum und ein kleines Schlafzimmer, in dem früher die Tiere untergebracht waren. Die Zimmer sind alle sehr spartanisch eingerichtet. Einen Tisch gibt es nicht, denn die Bewohner essen auf dem teppichbelegten Fußboden. In den Felsen sind kleine Nischen gehauen. Sie dienen als Regal für Bücher oder Kochgeschirr. An der Decke hängen Lampen, die das Licht in die Behausungen bringen, denn durch die kleinen Fenster kommt sehr wenig Licht hinein. Die Stromleitungen verlaufen offen an den Wänden entlang und wirken eher so, als seien sie nur provisorisch angebracht. Aber sie scheinen zu funktionieren. Jede Wohnung besteht aus 2-3 Etagen. In der obersten sind Lebensmittel untergebracht. Früher haben die Bewohner ihr eigenes Brot noch in einem Steinofen gebacken. Doch inzwischen ist alles moderner geworden, erzählt Hamid. Heute backt keiner mehr zu Hause. Es benutzt keiner mehr den Ofen. Heute wird mit Gas gekocht. Allerdings gibt es keine Gasleitungen, sondern jeder Bewohner hat Gasflaschen im Haus. In Kandovan leben nur etwa 1000 Menschen, so dass hier jeder jeden kennt. Gesprochen wird Azeri, eine mit dem Türkischen verwandte Sprache. Doch schon in der Schule lernen alle Farsi, die offizielle Sprache des Iran. Neben einer Schule gibt es auch eine Moschee und ein Badehaus. Leider wird die Höhlenmoschee gerade restauriert und ist deshalb geschlossen. In den Ställen neben den Häusern werden Schafe, Ziegen und Esel gehalten. In den steilen Gässchen gackern freilaufende Hühner. Esel sind hier das wichtigste Transportmittel, denn die Wege sind steil und steinig. In dieser Gegend herrscht ein ausgeglichenes Klima. Im Umfeld der Ortschaft sieht man viele grüne Anbaufelder. Das grüne Tal im Norden von Kandovan ist ein wichtiges Zentrum für die Viehzucht. Die bäuerliche Bevölkerung lebt von den regionalen Erzeugnissen, insbesondere von der Schafzucht und vom Obstanbau. Das Dorf ist auch für seine guten Molkereiprodukte bekannt und Honig. Ein Bewohner hat vor seinem Haus einen kleinen Verkaufsstand aufgebaut. Das ist Naturhonig in Körben, hier aus der Gegend, also Bienenhonig. Es duftet herrlich nach frischen Kräutern, Thymian, Estragon, Koriander, Minze und Dill. Daneben liegen Nüsse und Platten von Fruchtgelee. Dies ist Granatapfel, dies ist Pflaume. Wir haben das selber gemacht, zu Hause gekocht und dann in Plastik eingeschlagen und getrocknet. Natürlich dürfen wir auch probieren. Was ist das? Das ist Pflaume. Das schmeckt sehr lecker. Danke, vielen Dank. Viele Frauen im Dorf beschäftigen sich mit Kunsthandwerk. Sie weben zum Beispiel Kelims, kleine Wandteppiche, um sich ein kleines Zubrot zu verdienen. Die Besucher kaufen hier ihre Souvenirs und das für wenig Geld. Eine kleine bunte Handtasche aus weichem Leder kostet umgerechnet gerade mal 8 Euro. Wir spazieren am Fluss entlang und kommen vorbei an kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants. Am Ufer sitzen Familien mit ihren Kindern. Sie haben ihre Sofres ausgebreitet, große Tücher, verziert mit Stickereien und Borten. Darauf ausgebreitet iranische Köstlichkeiten. Safranreis, Fleischspieße, verschiedene Kräuter, Datteln, Nüsse und Gebäck. Ein iranisches Picknick. Vor einem Brunnen steht eine Gruppe von Touristen und schöpft Wasser. Angeblich soll es heilende Kräfte haben, erzählt Reza. Das ist Quellwasser. Die Leute sagen, es würde gegen Nierensteine helfen. Sie füllen sich hier etwas ab und bringen es in die Stadt, wenn sie Probleme mit Nierensteinen haben. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Wir gehen wieder hinauf ins Dorf. Am Wegesrand treffen wir eine Gruppe fröhlicher Kinder. Sie spielen ein typisch iranisches Spiel. Mit einem Stein müssen sie ein Holzstück treffen. Wer am Ende mit seinem am nächsten dran ist, ist Sieger. Ganz ähnlich wie beim französischen Boule. Hier mag ich besonders die Landschaft und die alten Häuser. Sie sind sehr schön. Die Einwohner sind alle miteinander befreundet. Wir gehen oft in den Bergen wandern oder einfach spazieren. Es macht uns Spaß. Es ist schön. Wir mögen das. Es ist spät geworden. Die Sonne geht langsam unter. Die Familien packen ihr Picknick zusammen und auch die anderen Tagesausflügler verlassen das Dorf. Auch wir machen uns wieder auf den Weg. Wir verlassen einen außergewöhnlichen Ort mit gastfreundlichen Einwohnern. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.